Jetzt gebe ich das Wort mal an euch. Vielleicht wollt ihr euch erstmal vorstellen und dann ein bisschen sagen, wo wir hier gerade sind. Ja, Uri Franke Herold. Ich bin oder werde jetzt dieses Jahr 61 Jahre alt. Und ja, zur Zeit der Aufnahme befinden wir uns hier in der Wedfeller Straße 210 in einem, ja, man kann sagen, historischen Gebäude, 1879 gebaut. Und zwar ist das hier die alte Wedfelder Schule, die bis 1965 auch als Schule genutzt wurde. Mhm. Ja. Und? Ich bin Stefan Reuß, 56 Jahre alt, lebe auch in Wedfeld an der Spierkuhle und bin 1995 hierher gezogen und fühle mich hier auch sehr wohl. Ja, und wollt ihr mal ein bisschen mehr erzählen im weiteren Umkreis, wo wir uns hier in Wedfeld befinden? Was ist Wedfeld? Ja, Wedfeld ist ein Ortsteil von Wischerhöfen. Wischerhöfen gehört zu Pelkum. Und wir befinden uns ja fast in der Mitte von Wedfeld. Es ist nicht so ein klassisches Dorf, so ein Haufendorf, wie man das vielleicht sonst kennt, sondern mit etwas neuerer Besiedlung und einigen verstreut liegenden Höfen hier in diesem Bereich. Mhm. Im Ursprung waren das, glaube ich, mal 7 oder 8 größere Höfe gewesen, die hier verteilt waren, und die ganze Landschaft ist eben auch vorwiegend landwirtschaftlich strukturiert, ist ein sehr fruchtbarer Boden. Und wir beschäftigen uns seit 1999 oder seit 2000 damit, dass dieser Boden eben auch umgewandelt werden soll in ein großes Industrie- und Logistikzentrum, was wir also persönlich also unangemessen finden, bezogen auf diese Landschaft. Ja, wollt ihr erst mal beschreiben, als du hierher kamst? Mhm.